Erster am Anfang der Herrschaft von Joachim, dem König von Juda, sprach Jahwe. Zweiter Jahwe sprach, geh in den Tempelhof. Sprich zu den Leuten aus Juda. Sie kommen, um Jahwe im Tempel anzubeten. Sag ihnen alle Worte, die ich dir gesagt habe. Ändere kein Wort. Dritter, vielleicht hören sie zu. Dann kehrt jeder um von seinem schlechten Weg. Dann werde ich das Unglück nicht bringen. Ich will es ihnen wegen ihrer schlechten Taten schicken. Vierter, du sollst ihnen sagen, Jahwe spricht, wenn ihr nicht auf mich hört, dann lebt ihr nicht nach meinen Regeln. Ich habe euch diese Regeln gegeben. Fünfter, ihr hört nicht auf meine Diener, die Propheten. Ich schicke sie immer wieder zu euch. Aber ihr hört nicht auf sie. Sechster, dann mache ich diesen Tempel wie den Tempel in Silo. Und diese Stadt werde ich vor allen Völkern der Erde verfluchen. Siebter, die Priester, die Propheten und das ganze Volk hörten Jeremia. Er sprach diese Worte im Tempel Jahwes. Achter, Jeremia war gerade fertig mit seinen Worten. Jahwe hatte ihm gesagt, er soll das alles dem Volk sagen. Da packten die Priester, die Propheten und das ganze Volk Jeremia. Sie riefen, du musst sterben. Neunter, warum hast du im Namen Jahwes gesagt, dieser Tempel wird wie der in Silo sein? Und diese Stadt wird zerstört und leer sein? Das ganze Volk versammelte sich im Tempel Jahwes gegen Jeremia. Zehnter, die wichtigen Männer aus Juda hörten davon. Sie kamen vom Königspalast zum Tempel Jahwes. Sie setzten sich an den Eingang des neuen Jahwe-Tores. Elfter, die Priester und Propheten sagten zu den wichtigen Männern und zum Volk, dieser Mann soll sterben. Er hat schlechte Dinge über diese Stadt gesagt. Ihr habt es selbst gehört. Zwölfter, Jeremia aber sprach zu allen wichtigen Männern und zum Volk, Jahwe hat mich geschickt. Ich soll diese Worte über den Tempel und die Stadt sagen. Ihr habt sie gehört. Dreizehnter, ändert jetzt euer Leben und tut Gutes. Hört auf Jahwe, euren Gott. Dann wird Jahwe das Unglück nicht bringen. Er hat es euch angedroht. Vierzehnter, ich bin in eurer Hand. Macht mit mir, was ihr für richtig haltet. Fünfzehnter, aber ihr sollt wissen, wenn ihr mich tötet, dann bringt ihr unschuldiges Blut über euch. Und über diese Stadt und ihre Bewohner. Jahwe hat mich wirklich zu euch geschickt. Ich soll alle diese Worte laut zu euch sagen. 16. Die wichtigen Männer und das ganze Volk sagten zu den Priestern und Propheten, dieser Mann soll nicht sterben. Er hat im Namen Jahwes, unseres Gottes, zu uns gesprochen. 17. Dann standen einige wichtige Männer aus dem Land auf. Sie sprachen zu dem ganzen Volk, das sich versammelt hatte. 18. Micha aus Moreset war ein Prophet. Er lebte zur Zeit von König Hiskia in Juda. Er sprach zum Volk von Juda, Jahwe, der Herr, sagt, Zion wird wie ein Feld gepflügt. Jerusalem wird ein Haufen Steine. Der Tempelberg wird ein bewaldeter Hügel. 19. Hat König Hiskia aus Juda ihn getötet? Nein. Das ganze Volk hatte Angst vor Jahwe. Sie baten Jahwe um Gnade. Dann brachte Jahwe das Unglück nicht. Er hatte es ihnen angedroht. Aber wir bringen jetzt großes Unglück über uns. 20. Damals war noch ein anderer Prophet. Sein Name war Uria, der Sohn von Semaja aus Kirjat Jerim. Er sprach im Namen Jahwes. Er sprach über diese Stadt und dieses Land. Seine Worte waren wie die Worte von Jeremia. 21. König Joachim hörte Urias Worte. Seine Soldaten und Beamten hörten auch. Der König wollte Uria töten lassen. Uria hörte davon. Er bekam Angst. Er floh nach Ägypten. 22. König Joachim schickte Leute nach Ägypten. Elnathan, der Sohn von Achbor, war dabei. 23. Sie brachten Uria aus Ägypten zurück. Sie brachten ihn zu König Joachim. Der König ließ ihn mit dem Schwert töten. Er ließ seinen Körper auf den Friedhof der einfachen Leute werfen. 24. Aber Ahikam, der Sohn von Safan, beschützte Jeremia. So konnte das Volk ihn nicht töten.